im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, Wahnsinn, wie schnell immer so der Tag vergeht. Und schon wieder ist es 1 Uhr Nacht und wir sind hier alle zusammen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht heute und das bedeutet, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein erster Anrufer ist Chris. Chris ist 26. Guten Morgen. Guten Abend. Guten Morgen, Domian. Chris. Ja. Lieber Chris, um was geht's? Ja, genau. Also bei mir geht's darum, dass ich einfach den Spaß daran habe, Leute zu manipulieren. Egal in welchen Lebenslagen. Wie manipulierst du denn? Im Endeffekt, um irgendwelche Gefälligkeiten zu bekommen, sei es irgendwelche Drinks auszubekommen, ausgegeben zu bekommen oder einfach nur um Leute auszutricksen, um persönlichen Wohlstand daraus zu bekommen oder irgendwelche Informationen zu bekommen. Wie machst du das denn? Im Grunde durch Argumentation. Also mein ehemaliger Chef meinte, ich hätte eine Rhetorik wie Hitler, also nicht inhaltlich, sondern einfach nur von der Redegewandtheit. War mir bis dato noch nicht wirklich so bekannt und ja, im Endeffekt durch die Sprache. Aha. Genau. Sag doch mal ein Beispiel, wo du erfolgreich manipuliert hast. Im Grunde bei meiner ersten Freundin war das so. Das war eigentlich ziemlich witzig. Und zwar ist es eine Christin gewesen. Was? Eine Christin? Ja, eine Christin, eine ziemlich gläubige sogar, also aufgezogen von ihren Eltern im ältesten Kreis und so weiter. Du bist kein Christ. Nein, um Gottes Willen. Warum um Gottes Willen? Wie gesagt, am Anfang war ich Atheist und ich habe mir das natürlich dann alles angeschaut, wie das so ganz funktioniert und seitdem, weil ich beurteile Sachen wirklich neutral, möchte ich sagen. Ich schaue mir das erstmal an, wie alles ist und dann bilde ich mir eine Meinung. Okay. So, und ich habe mir das natürlich angeschaut, ich habe ein Mädchen aus diesem Kreis speziell gesucht, im Christenchat. Mhm. Achso, aus einem Christen-Chat. Ja, ja, genau. Hast du speziell ein Mädchen gesucht? Ja, ja, genau. So, dann? Und nach einem Jahr ungefähr war sie dann bereit, sich mit mir zu treffen. Wie, du hast ein Jahr einfach so nur immer mit ihr gechattet? Ja, ja, ja. Und auch über Skype und so weiter telefoniert natürlich dann auch. Nie getroffen? Nie getroffen. War auch relativ langwierig, weil Leute sind halt ein bisschen vorsichtig und so weiter. Kennt man ja. Und da sie auch 16 war, ich war 18 zu dem Zeitpunkt. Und die hat dann, irgendwann war sie dann bereit, sich mit mir zu treffen. Auf so einer Christenfreizeit, wo sie sich mal alle treffen zum Beten und so ein Zeug. Ich habe mir während der Zeit, in dem Jahr, habe ich mir dann so einen Crashkurs Christentum reingezogen, damit ich wenigstens ein bisschen Plan habe und weil ich habe ja gesagt, ich bin schon lange Christ und keine Ahnung, damit aufgewachsen. Da muss ich natürlich dann irgendwie so tun, als hätte ich einen Plan davon. Habe mir halt die Bibel reingezogen, dieses dämliche Gelaber. Ja, stopp, pass auf. Keine Beleidigung anderen Leuten gegenüber, die das glauben. Das muss nicht dein Ding sein, aber es ist das Ding von vielen Leuten. Okay? Ja. Okay. So. Ja, gut. Und dann war sie halt da und es hat auch nicht, aber wir waren irgendwie 2 Wochen oder so, wo wir dann in diesem Camp da waren. Und dann waren sie auch zusammen nach der Zeit, nach den 14 Tagen. Mhm. Und ihre Eltern durften das ja um Gottes Willen nicht erfahren, weil das wird ja gar nicht gehen und ich passe ja auch gar nicht in das Bild rein. Was ihre Eltern so hatten, weil ich bin relativ schwarz angezogen, meistens. Mhm. Einfach nur, weil mir die Farbe gefällt, nicht wegen irgendwelchen Hintergründen. Mhm. Und dann musste ich ihr natürlich irgendwie beibringen, beziehungsweise ihr vorlügen, dass ich halt Christ bin und da wirklich dran glaube, wirklich. Gut, aber das hast du ja die ganze Woche, das hast du ja das ganze Jahr über schon gemacht. Richtig, genau. Aber jetzt ist es halt noch anders, weil ich bin ja dann dahin gezogen. War das ja noch intensiver, weil sie konnte es ja quasi... Moment, wie hingezogen? Wir sind im Moment immer noch auf der Freizeit. Genau, richtig. Du bist zu der Freizeit gegangen. Genau, das war in Baden-Württemberg unten. Hm. Und da bin ich hingefahren Und dann hatten wir das so bei der Beziehung so, war ja im Endeffekt eine Fernbeziehung, relativ lange. Und dann war es halt so, dass ich mein Zivi machen sollte. Also mit der Rhetorik müssen wir noch ein bisschen üben. das heißt, du warst auf der Freizeit und aus dieser Freizeit resultierte dann eine Beziehung, oder was? Richtig, genau. Ja. Nach 14 Tagen, danach waren wir zusammen. Und dann war das halt bei ihr schon ernst. Ging relativ schnell irgendwie, ziemlich naiv. Ich vermute mal, dass es bei ihr schon lange ernst war, wenn du ein ganzes Jahr mit ihr gechattet hast. Ja, für sie wahrscheinlich, ja. Aber also ich habe es auch noch nie so gehabt, dass jemand sich so sehr für sie interessiert. Aber du bist immer noch so, obwohl du dich ein Jahr mit dem Mädchen schon beschäftigt hast, immer noch auf dem Trip, du willst sie irgendwie täuschen und eigentlich, ja, hast, du, und eigentlich hast du für sie gar nichts empfunden. Ja, richtig. Okay. Ja, weil das oberste Ziel war ja Jungfräulichkeit. Weil das ist ja so das oberste Ziel von einem Christen, beziehungsweise von dem Mädchen, die Jungfräulichkeit zu behalten. Bis zur Ehe, erster Kurs bei der Trauung und so weiter. Das ganze Ding. Gut, was hast du denn gemacht? Wie ging es weiter? Im Endeffekt ging es dann normal weiter. Bin dann da runter zum Zivi und hab mir dort eine Wohnung gesucht, hab dann Zivildienst gemacht. Da habe ich dann ihre Eltern auch kennengelernt. Das war noch schwieriger, sie zu täuschen, weil die kannten sich ja wirklich nur noch besser aus in dem Christentum. Und große Liebe vorgetäuscht und so. Und nach 2 Jahren hat dann wirklich geklappt und dann hatten wir das erste Mal Sex. Ja. Und dann? Wurde es langweilig. Was heißt das? War im Endeffekt, ich hab dann Schluss gemacht. Weil das wie schnell nach dem ersten Sex? Ja, gut 2 Monate später. Mhm. Aber das war, im Endeffekt war es ja nichts Neues mehr dann. Also Ziel erreicht und so. Also du bist ganz strategisch, genau so, wie du es gerade erklärt hast, da rangegangen. Irgendwann will ich sie knacken. Ja. Und wenn das auch 2 Jahre dauert, ich will sie entjungfern und dann bin ich weg. Genau. Richtig, richtig. Also jetzt nicht nur wegen des Sexes, sondern einfach nur, um das Ziel zu erreichen. Weil aus dem alles machst, bin ich wirklich viel. Bitte? Aus dem ganzen Sex und so, da mache ich mir nicht wirklich viel draus. Das habe ich jetzt auch bei meiner aktuellen Freundin, die ist eine Romanin zum Beispiel. Die habe ich kennengelernt, weil sie mir aufgefallen ist. Nein, ich will jetzt mal nicht über diese Geschichte hinweggehen. Weißt du, dass du ein ganz mieses Stück bist? Ja. Aber ein richtig mieses Stück. Wird mir auch öfters gesagt. Ja, wie findest du das denn? Ich finde es nicht schlimm, nicht wirklich. Dann wünsche ich dir mal, dass du richtig auf die Schnauze fällst irgendwann, dass jemand mit dir das auch so macht, damit du wach wirst. Wie kannst du denn dieses Mädchen 2 Jahre umgarnen, ihr vorlügen, dass du auch noch Christ bist? Sie 2 Jahre wirklich, wirklich, wirklich total belügen, sie dann zu entjungfern und dann bist du weg. Da kräuseln sich bei mir alle Haare. Aber das Interessante ist ja, sie hat ja nicht gemerkt, dass sie belogen wird. Nicht bis zum Ende. Das finde ich. Ich habe ja einen Grund vorgeschoben. Im Endeffekt war es für sie die beste Zeit ihres Lebens. Ach so, jetzt drehst du das so hin. Ich möchte nicht wissen, wie das Mädel sich danach gefühlt hat. Und wie das Mädel sich fühlen würde, wenn es das erfahren würde, was du mit ihr gemacht hast. Hast du es hinterher zu ihr gesagt? Ich habe das nur so gemacht. Nö, nicht wirklich. Ich habe den Grund vorgeschoben von wegen, ich muss jetzt weiter wegziehen und wegen Arbeit und so und deswegen nochmal Fernbeziehung würde nicht funktionieren und so weiter. Mhm. Aber ihre Eltern waren ziemlich uhuhu, weil sie musste es ja ihren Eltern dann irgendwann erklären, warum sie die Pille holt. Mhm. Ja, und dann, das war schon, also die Blicke von den Eltern, die waren schon so tödlich. Aber ich bin so ganz, wenn du mir die Wahrheit sagst, ich weiß nicht, ob du mir die Wahrheit sagst. Natürlich. Dann bin ich wirklich sehr entsetzt, dass du auch nicht, offensichtlich nicht einen Hauch von Scham spürst dafür, was du machst. Das sind aber viele. Denen ich das erzähle. Weil ich bin ja auch mehr im Internet auf Psychologieforen und so, wo ich auch diese Diskussion manchmal führen muss. Was ist dir denn wert? Was ist denn für dich wertvoll? Oh, Geld. Geld. Geld und Ansehen. Ja, bist ja ein toller Typ. Ja, ganz wichtig. Ja, natürlich. Im Endeffekt definiert man sich doch in der heutigen Gesellschaft doch so, oder nicht? Bitte? In der heutigen Gesellschaft definiert man sich doch nicht durch irgendwas anderes. Ja, ich würde sagen, die hohlen Birnen definieren sich so. Gut, das ist Ansichtssache. Was ist denn, ich sag dir jetzt mal so einfach mal so ein paar Begriffe. Freundschaft, Liebe, Loyalität. Ach, ja, kann ich sein. Das glaube ich dir nicht. Ziemlich loyal sogar, je nachdem, ja, wem ob denn? Was bringt oder nicht. Ja, genau, ob es hier was bringt oder nicht, ja. Ja, genau. Hast du einen Freund? Hast du Freunde? Ja, ja, klar. Habe ich Freunde. Wie sind ich habe auch, hab auch sogar eine beste Freundin. Man mag es kaum glauben. Ja. Und die weiß, wie du gestrickt bist? Oh ja, die weiß das sogar sehr genau. Die ist eigentlich die Einzige, die das weiß. Aber das ist ganz okay, weil bei ihr funktioniert das Ganze nicht, weil sie Borderlinerin ist. Und bei Borderlinern ist es ja ähnlich. Die versuchen ja auch, Menschen zu manipulieren in ihrer Umgebung. Mhm. Und dass sich das im Endeffekt bei uns aufhebt, funktioniert das eigentlich wunderbar. Aber du bist im Moment auch in einer Beziehung, sagst du? Ja, genau. Wie verhältst du dich in deiner Freundin gegenüber? Auch noch ähnlich. Auch ähnlich. Arschig? Ja, doch schon. Sie bezeichnet es als Hassliebe. Also letztendlich zählt nur die Ego-Nummer bei dir. Hauptsache du und alles andere ist dir scheißegal. Na, bei ihr war es ganz interessant, weil sie, habe ich ja kennengelernt, schon als etwas mental angeschlagenes, psychisch ein bisschen labiles Mädel. Mhm. Und ja, das hat mich eigentlich so neugierig gemacht, was dahinter steckt, was die Ursachen davon sind. Deswegen habe ich die Beziehung erst begonnen. Und dann hat sich das aber im Endeffekt lapidar herausgestellt, irgendwelche Medikamente oder sowas, wegen Migräne, dass sie da ein bisschen psychischen Knacks weggekriegt hat. Ja, und dann hat sie mir, also kommt mir so vor, dass sie Nymphomane ist und es macht irgendwie Spaß, ihr den Sex nicht zu geben. Was empfindest du für sie? Nicht viel. Mhm. Eigentlich nichts. Boah, Junge. Ich kann dir gar nicht mehr viel sagen als das, was ich gesagt habe. Ich bin wirklich entsetzt. Und wünsche wirklich, dass du irgendwie mal ein Erlebnis hast in deinem Leben, das dich wachrüttelt. Ich habe schon 3 von solchen Erlebnissen. Nee, das glaube ich nicht. Ich kann nicht glauben, dass du in deinem tiefen Inneren wirklich so bist, wie du bisher gelebt hast. Da muss ja auch noch was anderes sein. Ja, 3-mal wurde ich fast gekillt, von daher. Also das waren schon einschneidende Erlebnisse. Gut, aber ich denke mal nicht, dass es dazu gekommen ist. Nehmen wir es mal so. Das haben schon viele gesagt. War eine Supervisor im Krankenhaus. Die meinte, ich wäre jetzt sozial inkompetent. Letztendlich, Chris, wenn du weiter so lebst, wirst du ein ganz einsamer Mensch sein. Niemand wird mit dir etwas zu tun haben wollen, wenn du so bleibst. Und wenn du dich verändern willst, ist das ein harter Weg wahrscheinlich. So. Ja, aber warum sollte man sich denn verändern? Also im Endeffekt, momentan klappt's ja. Ja, okay. Aber da habe ich jetzt keine Lust, mit dir darüber zu diskutieren. Ich glaube, das ist ein bisschen zu doof. Ich danke dir zumindest für deine Offenheit, dass du da so offen gesprochen hast. Das ist ja schon mal was. Und ja, ich wünsche dir das, was ich gerade gesagt habe. Alles Gute, Chris. Alles klar, danke. Tschüss. Der hat es ernst gemeint. Hier ist Denise. Denise, ne? Nein, Dennis. Bin ich jetzt da, oder? Ach, ein Mann, Dennis. Dennis. Dennis, 18 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hi, guten Morgen oder gute Nacht. Ja. Hast du gerade bewusst mitgehört, das Gespräch? Welches? Das vorherige? Ja, genau, gerade das Gespräch. Ja, ja. Da wurde ich ja verbunden. Ja, wie fandest du den, ach, Chris? Ach so, okay. Aktiv zugehört habe ich nicht da. Ich war noch ein bisschen beschäftigt noch mit der Verbindung. Okay, ja, verstehe. Genau. Dann kann ich dich nicht fragen. Ja, Dennis, weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ich wollte nochmal an das Thema von gestern anknüpfen und wollte mit dem Hass war ja gestern das Thema. Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie ich das eigentlich ausdrücken soll. Und ich habe einen heftigen Hass auf Schwule. Oh, da bist ja auch genau richtig hier bei mir. Das habe ich auch gestern nochmal über dich recherchiert und ich weiß nicht, ich wollte erst nicht anrufen und jetzt habe ich mich doch beschlossen, weil du ja eigentlich... Okay, Respekt, dass du dich traust, da gehört ja auch schon was zu. So, jetzt mal Hose runter. Warum Hass auf Schwule? Ich kann es einfach nicht verstehen, wie man, nicht nur Schwule, sondern auch Lesben. Also bei den Lesben, da sagen ja viele, dass die Männer es noch so nicht so streng sehen, aber bei den Schwulen eher. Aber ich bin auch bei beiden Seiten so, dass ich das sehr, sehr streng sehe, weil ich kann es nicht sehen, wenn ich in München öfter unterwegs bin in der Stadt, dass da Leute sich küssen, also Schwule sich küssen, Und warum? Was empfindest du dabei, wenn sich also einen richtigen Hass und einen Ekel. Das ekelt mich an. Warum? Du musst die ja nicht küssen. Ja, das nicht, aber du musst dir jetzt mal vorstellen, wenn alle Menschen auf der Welt irgendwann mal schwul werden, ja, schlimmstenfalls. Sind aber nicht alle, das sind immer so alberne Gedankenspiele. Ja, aber schlimmstenfalls gehen wir mal von 200 Jahren aus. Ja, sind es aber nicht. Das ist Quatsch, ein Quatsch, Gedankenspiel. Die Welt ist vielfältig, die Menschen sind vielfältig. Diese wenn was wäre, das ist Quatsch. Und früher gab es ja auch keine Schwule. Es gab immer Schwule. Ja, es gab römische Kaiser, die schwul waren. Es gab große Dichter und Denker bei den Griechen, die schwul waren. Also das gibt es, solange die Welt existiert. Ich finde es ein bisschen komisch, du bist ein junger Typ. Du bist eigentlich aufgewachsen in einer sehr freien Welt jetzt hier in unserer Gesellschaft. Ich meine, kein Mensch, es muss ja nicht dein Ding sein, wenn du, darum geht's ja gar nicht. Aber warum kann man das nicht, kannst du das nicht einfach sagen, ich habe damit nichts zu tun, ist nicht meine Sache, aber jeder so, wie er will, warum kannst du das nicht sagen? Ich kann es nicht erklären. Ich habe ein... Woher kommt das denn? Bist du so erzogen worden? Nein, auf keinen Fall. Religiös erzogen wurde ich sowieso nicht. Aber jetzt wollte ich mal auch daran anknüpfen jetzt, dass... soweit ich weiß, in allen Religionen, egal ob christlich, muslimisch oder jüdisch oder so, da gibt es keine gleichgeschlechtliche Ehe. Und Ehen sollten, oder Geschlechtsverkehr sollte nur dafür geben, dass man Wenn es über Jahrhunderte lang Diskriminierung gab, ist das ja nicht der Beweis dafür, dass das richtig ist. Man kann sich auch jahrhundertelang geirrt haben. Und das ist doch eigentlich eine große zivilisatorische Errungenschaft, dass man jetzt den Menschen die Freiheit gibt, so sein und so leben zu können, wie sie gerne möchten. Du verletzt ja auch diese Menschen sehr, indem du das so sagst. Vielleicht könntest du sogar mit dem einen oder anderen sehr gut befreundet sein, auf kameradschaftlicher Ebene. Hast du denn mal einen Schwulen persönlich kennengelernt? Ja, öfter. Also drei Leute waren das jetzt, glaube ich. Und ich habe einen Freund, der auch, er neigt auch zur Schwulheit sozusagen. Mhm. Und ich hatte mal einen und ich musste einfach den Kontakt abbrechen. Er hat zwar nicht zugegeben, aber allein wie er sich bewegt hat, die Mimik, Gestik, es war einfach. Okay, das ist das Klischee. Es gibt tuntige Schwule und es gibt auch ganz maskuline Schwule. Aber das ist doch alles. Ja, genau. Ja, aber es ist doch alles egal. Es gibt auch blöde Heteros und ganz tolle Heteromänner. Also, weißt du, ich weiß nicht, ob du verfolgst du diese Sendung hier öfter? Ich habe YouTube und so das ganze. Also, okay, genau. So, ihr rufen ja auch immer wieder transsexuelle Menschen an. Ja. Da ist es noch komplizierter. Die lehnst du dann wahrscheinlich auch ab. Oh, das ist, glaube ich, jetzt nochmal auf der höchsten Ebene, so wo ich einen Hass empfinden kann. Wo ich mich so schwer tue bei dir, dass du das mit belegst mit diesem großen Wort Hass. Die Menschen haben dir ja nichts getan. Die lassen dich ja komplett in Ruhe. Lass sie doch einfach auch in Ruhe. In Ruhe würden mich wahrscheinlich lassen, wenn ich sie nicht sehen würde. Würde sie in Ruhe lassen. Aus was für einer Familie? Aus einer christlichen oder aus einer muslimischen Familie? Aus der christlichen. Ja. Streng christlich? Nee, gar nicht. Hast du Geschwister? Ja, zwei. Jungs oder Mädels? Zwei Mädels, ja. Aber jüngere. Ja. Und wie wird in der Familie über diese Thematik so gesprochen? Ja, viel haben wir darüber nicht gesprochen, aber ich könnte es jetzt auch nicht ertragen, wenn meine kleine Schwester zu mir sagt und kommt und sagt, hey, Dennis, ich bin lesbisch. Nehmen wir mal das Beispiel. Ich gehe mal davon aus, dass du deine kleine Schwester sehr liebst. Das ist deine Schwester. So. Jetzt würde deine kleine Schwester genau das zu dir sagen. Was wäre dann? Wäre das für dich plötzlich ein schlechterer Mensch und würdest du sie hassen und dich ekeln? Das wäre für mich ein Grund, weil ich schon fast aus der Familie abzustoßen. Ich bin ganz erschüttert, dass du das sagst. Sind deine Eltern denn in anderen Dingen auch so streng, moralisch und eher konservativ? Nein, eigentlich nicht. Also wir dürfen uns frei verhalten, frei bewegen und wir haben keine strenge Richtlinie. Aber Dennis, woher hast du das denn, Mensch? Ich sag nur, du bist 18 Jahre. Die ganze Pop- und Showbusiness-Welt ist voll von Schwulen. Wir haben prominente schwule Politiker. Die Welt wimmelt vor Buntheit. Und dann sagst du so etwas. Weißt du, wenn du jetzt ein Mann wärst von 80 Jahren, der ganz anders sozialisiert ist, dann könnte ich noch eher verstehen. Aber so ein junger Kerl, das verstehe ich nicht. Woher kommt das? Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Gab es früher weniger Schwule als heute? Nee, bestimmt nicht. Man, die lebten nur versteckter. Ah, okay. Ja, aber ja, ob du das jetzt so einfach wissen kannst. Was? Ob du das jetzt so einfach wissen, darf ich dich duzen, oder? Ja, natürlich, ja klar. Ja. Ich bin ganz sicher, dass es früher so war. Und ich finde, dass so einen großen Erfolg, ich habe das ja miterlebt in den letzten 20 Jahren, ja. Wie freier die Welt geworden ist. Früher haben die Männer sich versteckt, oder die Frauen. Ganz noch, so lange ist es noch gar nicht her, da waren die mit dem halben Bein im Gefängnis. Da war es noch verboten in Deutschland. So. Das Schlimme ist, so würde ich nochmal. In arabischen Ländern wird dir die Hand abgehackt oder du kriegst die Todesstrafe. Willst du sowas? Ja, okay, das ist schon wieder eine Übertreibung. Also das sind psychische Störungen, also das ist schon übertrieben. Weißt du, was ich total cool fände? Du bist ja erst 18 Jahre, da kann sich ja noch viel entwickeln. Wenn so in ein paar Monaten, so in einem Jahr, wenn du in dir spürst, Mensch, ich stehe total auf Jungs, ich habe Bock auf einen Jungen, sexuell. Das wäre cool. Dann kämst du nämlich wirklich ins Grübeln, was du so alles gesagt hast. Oh mein Gott, das wäre für mich, glaube ich, sehr erschütternd. Also wenn ich dann an unser Gespräch dann zurückdenke und dann sowas passiert, dann... Du bist ja ein ganz netter Typ, deswegen kann es wirklich nicht verstehen, dass du so krass drauf bist. Würdest du einen Schwulen auch beschimpfen, wenn du einen sehen würdest in deiner Nähe? Ja, sehen tue ich ja öfter welche, aber wenn jetzt zu mir jemand kommen würde und mich ansprechen würde, weil er mich irgendwie attraktiv findet, also ich würde den wahrscheinlich abstoßen und ich will jetzt nicht zusammenschlagen sagen oder so, aber... Naja gut, wenn er dich anmacht, ist dann wieder, da kannst du natürlich distanzierend reagieren. Also ich würde mich auf jeden Fall nicht irgendwie von dem anfassen lassen oder so. Naja gut, das musst du ja auch nicht, darum geht's ja auch gar nicht. Das ist ja nicht die Argumentation, es geht ja einfach um Toleranz. Einfach um Toleranz. Nee, tolerieren kann ich kann es einfach nicht tolerieren. Ich finde. Was gibt es denn noch so in unserer Welt, was du nicht tolerieren kannst? Was du genauso hasst wie Schwule? Ja. Wie soll ich das? Ja, okay, allgemein gesehen würde ich sagen, Terrorismus zum Beispiel. Mensch. Wie krass, wenn du so diese beiden Sachen miteinander auf eine Ebene stellst. Weißt du, was ich glaube, Dennis? Die meisten unserer Zuhörer, die gerade das Gespräch hören, die sagen, der Dennis ist ein verkappter Schwuler. Der traut sich nicht, sich zu leben und deshalb spricht er von Hass, weil er sich selbst ablehnt. Ist so ein bisschen Küchenpsychologie, könnte aber vielleicht was dran sein. Ich weiß es nicht. Dumme Lücke. Nein, ich will dir da gar nichts einreden. Aber jetzt wollte ich gerade sagen, wenn du mir jetzt sowas sagst, dann komme ich langsam ins Grübeln. Nein, um Gottes Willen. Ich wäre einfach nur schon sehr dankbar, wenn du sagen würdest, mein Gott, ja, ist nicht mein Ding, aber jeder so, wie er will. Mein Lieber, wir kommen nicht weiter. Wir können den Hass nicht ergründen bei dir. Aber wir haben uns trotzdem sachlich unterhalten. Das ist doch schon mal was. Ich wollte eine kleine Hilfe von dir. Vielleicht, dass du diesen Hass aus mir rausfällst, aber irgendwie... Wenn du jetzt sowas sagst, wie so halt diesen hintergedanklichen psychologischen Scheiß da, nein, jetzt denke ich mir echt, dass es vielleicht wahr ist, was du sagst. Ja, nee. Jetzt ganz, ganz im Ernst nochmal zum Schluss des Gesprächs. Versuche dir doch einfach einzureden, dass das wirklich auch, ich sag's nochmal, eine hohe zivilisatorische Leistung, eine kulturelle Leistung ist, dass wir in einem Land leben. Das sagt, jeder soll so sein Glück finden, wie er es gerne möchte. Und wenn du dir das immer wieder vor Augen hältst, vielleicht bricht das mit dem Hass dann zusammen. Okay. Und was mache ich, wenn ich wirklich mal schwul werde? Was mache ich dann? Da rufst du nochmal an, reden wir drüber, okay? Mein Lieber, alles Gute. Kannst du jetzt noch kurz jemand für mich grüßen? Du weißt, dass ich das nicht gerne mache, weil dann verkommt diese Sendung zur Großsendung und ich bitte dich, das zu respektieren. Oh Mann. Das okay. Ist super. Darf ich das tun? Bitte? Darf ich es tun? Nee, bitte nicht. Okay? Okay. Alles Gute. Okay, alles Gute, Peace. Ciao. Immerhin hat sich an den Wunsch gehalten. Da hatten wir auch schon andere Fälle, die dann irgendwie so den Gruß noch rausgebrüllt haben. Hier ist Konstantin. Konstantin ist 23. Guten Morgen. Hi, Domian. Konstantin, grüße dich. Hi. Jetzt bin ich mal gespannt, was du mir erzählst. Zwei krasse Sachen habe ich jetzt schon gehört. Wahrscheinlich geht es irgendwie so in die ähnliche Richtung. Es gab vor deiner Sommerpause einen Anrufer, einen jungen Kerl, der eben davon erzählt hat, dass er irgendwie eine Sexorgie halt mit Männern hatte und das aber eben ohne Kondom. Mhm. Und ich hatte mich damals schon gemeldet und dann hat deine Redaktion sich jetzt in den letzten Tagen wieder bei mir gemeldet und eben nachgefragt, ob noch Interesse Gesprächsbedarf besteht. Genau, ja. Genau. Und ich kann das eigentlich mit einer persönlichen Geschichte verbinden, mhm. Weil ich im letzten Jahr auch die Erfahrung machen musste, dass es heute gar nicht mehr so selbstverständlich ist, beim Sex ein Kondom zu verwenden. Ja, vorab, du bist schwul. Bisexuell, genau. Bisexuell, ja. Okay, gut. Es ist heute gar nicht mehr so üblich, ja, das ist mir auch klar. Also ich habe im letzten Jahr jemanden kennengelernt und dann kam es natürlich auch nach ein paar Wochen halt zum Sex, mhm. Und ist es halt auch irgendwann dazu gekommen, dass derjenige, ohne das vorher mit mir abzusprechen, dass der eben kein Kondom verwendet hat und ich eben das Ganze erst bemerkt habe, nachdem wir eben schon Sex hatten. Ah ja, das hast du vorher nicht gesehen und nicht beobachtet und schon genau, gar nicht richtig. Und schon gar nicht abgesprochen. Ja, so es war eigentlich ein paar Wochen zuvor, war es eben daran gescheitert, dass kein Kondom da war, mhm. Und von daher bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass das so selbstverständlich wäre. Und also für dich, um es mal gleich zu klären, für dich ist das selbstverständlich mit dem Kondom? Für mich ist es absolut selbstverständlich. Also ich meine, heute ist ja egal, ob durch Aufklärungsunterricht in der Schule, durch Aufklärungskampagnen von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ja. Oder eben dann nochmal explizit so in der schwulen Szene, wo eben auch immer die AIDS-Hilfe zum Beispiel aufklärt, mhm. Ist es für mich so absolut unverständlich, dass man ist mir auch komplett unverständlich. Aber du bist vielleicht noch näher dran, an den jüngeren Generationen. Wie erklärst du dir das denn, dass die Leute so leichtfertig sind, dass sie in Kauf nehmen, schwerste Erkrankungen zu bekommen, tödliche Erkrankungen? Der Typ, so möchte ich ihn halt jetzt mal nennen, der es bei mir gemacht hat, den habe ich eben so direkt, nachdem das passiert ist, habe ich ihn halt zur Rede gestellt und er konnte mir auch nicht so wirklich eine Antwort darauf geben. Da kam halt dann nur so ein banales, ja, das ist geiler ohne Kondom. Mhm. Und das fand ich so schockierend. Also das mag ja vielleicht sein, dass es vielleicht ein anderes Gefühl ist oder so. Aber seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, das ist für mich so unverständlich. Ich glaube ja, dass das so eine Mischung, so eine Melange ist aus Geilheit und so diesen nebulösen Gedanken, ach, wenn es mich erwischt, es gibt gute Medikamente, nehme ich halt ein Medikament ein und das Leben geht weiter. Ja, das ist sicherlich möglich, wobei man auch irgendwie so sagen muss, dass es natürlich auch innerhalb der schwulen Szene durchaus so Kreise gibt, die das ganz explizit machen, mhm. Also die sich wirklich fest darauf einigen, immer ohne Kondom, also immer ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Und ich glaube, das sind aber dann schon noch krassere Kreise, die das quasi wie als russisches Roulette betreiben und diesen besonderen Thrill darin auch noch sehen. Ja, klar, das ist auch denkbar. Was hast du denn gemacht, nachdem es dann passiert ist? Wie hast du dich verhalten? Ich war natürlich, also als es passiert ist, war ich natürlich absolut fassungslos und schockiert. Und ich wusste, dass es eben so, also das, was man dann machen kann, nennt sich Postexpositionsprophylaxe. Mhm. dann nimmt man für einen Monat lang die Medikamente ein, die auch ein HIV-Positiver einnimmt, um eben, falls die Gefahr da sein sollte oder falls der Virus in den Körper eingedrungen sein sollte, kann man den damit zu 80% abwehren. Vielleicht, dass es dieses Medikament gab es ja nun früher auch nicht. Vielleicht ist auch die Tatsache, dass es dieses Medikament gibt, ein Grund dafür, dass die Leute das machen, dass sie denken, naja, danach kann ich halt die Pille reinschmeißen. Ja, aber ich meine, es bleibt ja trotzdem, trotz dieser Pillen, es bleibt ein Restrisiko. Genau, und das sind auch keine Zuckerbonbons, die Pillen. Das sind heftige Medikamente. Ganz genau, das wollte ich nämlich gerade noch anmerken. Also nachdem ich die eben dann eingenommen habe, da habe ich also zumindest die ersten beiden Wochen habe ich also Gelenkschmerzen gehabt, oder überhaupt in den ganzen Knochen Schmerzen und wenn man sich dann mal so den Beipackzettel durchliest, was eben passieren kann, wenn man diese Medikamente länger einnimmt, was da eben an Schäden auch an Organen und so weiter auftreten kann, das sind halt einfach keine Bonbons. Hast du inzwischen einen AIDS-Test machen lassen? Ja, also ich bin ja eben, um diese Postexpositionsprophylaxe durchzuführen, bin ich ja in einer Uniklinik gewesen. Und da ist dann also, ich bin nachts in diese Uniklinik gegangen, da hat man mir die... Wie schnell bist du eigentlich in die Uniklinik gegangen? Direkt nach dem Geschlechtsverkehr? Nein, also ich hab noch so, ich sag mal, einen halben Tag habe ich abgewartet, habe auch nochmal mit zwei Freunden Rücksprache gehalten, weil mir das natürlich irgendwie unangenehm war, dahin gehen zu müssen und dann einfach so da, ich sag mal, die Hose runterzulassen und sagen, was passiert ist. Okay, aber du bist dann hingegangen und dann... Ich bin dann hingegangen, genau, dann hat man mir die erste Ration Medikamente mitgegeben und dann musste ich zwei Tage später zurück. Da wurde dann der erste HIV-Test gemacht. Dann ach genau, du bist natürlich in ständiger Kontrolle, während du da behandelt wirst. Ja, natürlich. Klar. Ja, klar. Natürlich, ja. Genau. Dann nimmt man für einen Monat eben diese Medikamente ein. Dann habe ich eben nach Abschluss dieser Medikamententherapie auch nochmal wurde nochmal Blut abgenommen. Und dann eben wieder nach drei Monaten, um ganz sicher zu gehen, dass das Ergebnis dann auch zuverlässig ist. Jetzt muss ich nochmal fragen, ich habe es jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Wann genau ist das passiert? Das ist im letzten Jahr passiert. Achso, okay. Aber alles auch nach den drei Monaten, alles ist gut. Du bist negativ. Nein, ganz genau. Also alle drei Tests waren eben negativ und ja, also insofern bin ich natürlich, bin ich einfach froh, dass ich das gemacht habe und dieses Risiko eben. Aber es war schon eine gewisse Tortur, auch dieses dann alles so zu machen, immer wieder hingehen, Tests zu machen, die Angst zu haben und so weiter. Ja, also allein schon diese Belastung, diese psychische Belastung, genau, die man halt so, ich sag mal, die ersten Stunden danach hat, also da schießen einem ja Dinge durch den Kopf, die man sich ausmalt und dann natürlich auch, ja, eigentlich bis zum endgültigen Test hat man sich unwohl gefühlt, weil man ja nicht ganz genau wusste, ob das Ergebnis wirklich natürlich ist. Meinst du, den Jungs ist so richtig klar, dass es eben auch nicht nur um HIV geht, sondern um Syphilis, um Hepatitis C, um nur zwei zu nennen, an von den schweren Erkrankungen? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, also ich meine bei... Ich glaube nicht so wirklich. Nee, ich glaube es auch nicht, weil bei Sex, da verdrängt man ja solche unschönen Dinge. Da steht ja einfach so, da steht irgendwie die Lust, das Positive steht ja irgendwie im Vordergrund. Ja, aber habe ich nie verstehen können, dass es geht immer letztendlich ums eigene Leben. Dass die Geilheit darf doch nicht größer sein als die Wertschätzung am Leben. Aber das ist leicht gesagt. Was hast du jetzt aus der Story gelernt für dich? Das ist eine echt gute Frage. Du bist doch wahrscheinlich jetzt besonders vorsichtig, auch wenn du mit Typen Sex hast, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, im Prinzip war das irgendwie immer nur so das Worst-Case-Szenario, was man sich ausgemalt hat. Mhm. Und ja, also ich habe ja irgendwie nach wie vor trotzdem noch die Hoffnung, dass es für einen Großteil doch selbstverständlich ist, geschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Das kann man nur, indem man es immer wieder propagiert und auch in Sendungen wie dieser thematisiert. Aber ich bin da im Moment ein bisschen skeptisch. Ich freue mich, dass du gesund bist, Konstantin, dass du da gut rausgekommen bist. Dankeschön. Und pass bloß auf, aber das glaube ich, das wirst du jetzt tun nach diesem Vorfall. Und hab weiter sensationell viel Spaß am Sex. Darauf kommt es ja an, aber mit Vorsicht halt. Mit einem gewissen Beigeschmack. Ganz klar. Ja. Alles Gute, Konstantin. Ja, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50 1:35 haben wir, 1:36. Und hier ist die Maike. Die Maike ist 48. Guten Morgen, Maike. Guten Morgen. Hallo, Maike. Und was geht's bei dir? Ja, es geht darum, dass ich eine lange Ehe, 15 Jahre führe, die extrem glücklich ist. Mhm. Und das Ungewöhnliche ist, dass mein Mann sehr triebhaftig ist. Triebhaftig? Also sehr viel, Der will Sex, viel Sex. Genau, also will inzwischen nicht mehr von mir, aber es ist so, dass ich asexuell bin. Und wir führen eine extrem glückliche Ehe. Du bist asexuell und warst es auch schon immer? Nein, kann man so nicht sagen. Als ich jünger war, habe ich auch viel Sex gehabt, aber doch mehr eigentlich den Männern zuliebe. Ja, und die 15 Jahre, während du mit deinem Mann zusammen bist, mit deinem Partner, gab es da in den ersten Jahren Spaß deinerseits am Sex? Ja, also es war am Anfang so, sagen wir mal, das erste Jahr hatten wir Sex und dann wurde es immer weniger und immer weniger. Dazu muss ich sagen, wir sind beide krank. Also wir sind psychisch und körperlich nicht ganz gesund. Mhm. Und es ist so, dass ich sehr viele Tabletten nehmen muss und das wurde dann sukzessiv auch immer weniger. Aber mein Mann ist extrem triebhaftig geblieben. Wie hat das denn ausgelebt? Ja, also bei meinem Mann ist das so, dass er zu Hause Pornos guckt und Selbstbefriedigung macht. Und in deiner Anwesenheit? Nein, ich bin da nicht bei. Aber du weißt, nebenan geht's gerade zur Sache. Genau. Und das ist okay für dich? Das ist überhaupt kein Problem. Ja, super. Das ist wirklich eine tolle Haltung. Und Wenn du schon keinen Bock hast, dass du ihm die Freiheit dann gewährst. Und das Ungewöhnliche ist ja, ich merke das, dass ich da völlig allein da stehe, weil jeder Mann will ja Sex. Ich meine, das ist ja ganz normal. Mhm. Aber dazu muss ich sagen, was ich festgestellt habe, dass die Frauen, auch die in meinem Alter, die ich kenne, die geschieden sind, die sagen, ich bin froh, dass ich keinen Sex mehr machen muss. Und ich kenne so viele Frauen, die dankbar sind, es nicht mehr machen zu müssen. Und das. Was meinst du, wie viele Frauen uns gerade zuhören und die sagen, nein, bei mir ist es aber ganz anders. Ja, ich weiß. Ich kenne ja auch, sagen wir mal so, 90%, die nicht wollen und 10%, die sehr viel Sex wollen. Und das wirklich, ich muss mal eine Lanze für die Frauen brechen. Ich glaube, die meisten sitzen jetzt am Fernseher und sagen, das spricht mir echt aus der Seele, ich habe auch keinen Bock. Oder auch nicht. Aber Maike, was ich ganz erstaunlich finde und toll finde, dass ihr euch so arrangiert habt. Du sagst, ihr führt eine glückliche Beziehung. Eine sehr glückliche, und extrem. Durch und ich sag dir mal, das kommt daher, weil wir einfach seelenverwandt sind. Mhm. Und das habe ich immer im ganzen Leben noch nie gefunden. Das ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der zu mir passt. Ich habe vor, weiß nicht, 1 Million Männer kennengelernt, ich weiß nicht wie viele. Und keiner hat gepasst. Und dieser Mann ist so perfekt. Und er sieht's genauso. Was ich denke, spricht er aus und umgedreht. Natürlich hätte die fehlende Sexualität dass du keine Lust auf Sexualität hast, hätte in anderen Beziehungen diese schöne Beziehung kaputt machen können, bei euch aber nicht. Und das ist das Tolle. Und das wollte ich mal sagen, weil es wird ja immer gesagt, also zu einer glücklichen Ehe gehört, man muss Sex zusammen haben. Mhm. Anders geht das gar nicht. Mhm. Ungefähr ist es, ja. Und ich bin der verzweifeln. Ich kenne auch niemanden. Nun bist das ist du, das einzige Beispiel, wo es nicht so ist. Nun bist du großzügig und sagst, er kann sich da seine Pornos reinziehen und seinen, ja, seinen Spaß haben. Das ist doch gar kein Problem. Wärst du auch so großzügig, würdest du ihm auch zubilligen, zu einer Prostituierten zu gehen oder eine Affäre nebenher zu haben? Eine Affäre nicht, sobald das was psychisches ist, nicht? Also wenn also die mehr Kontakt haben, ja, und so, das nicht. Aber Prostituierte selbst, da habe ich kein Problem. Das hat, ist er, ja wirklich, hat er das schon mal gemacht? Nee, ich glaube nicht, weil es ist einfach so, der ist viel zu teuer für ihn. Und irgendwie, ja, er ist auch ein Mensch, der mag nicht so gern Kontakte, wollen wir mal sagen. Mhm. Also wir sind keine Leute im riesen Freundeskreis, wollen wir mal so sagen. Und wir sind sehr skeptisch anderen Menschen gegenüber und sind mehr für uns. Mhm. Und ja, wir sind glücklich mit gab es denn, gab es in deiner frühen Jugendzeit, als du eine junge Frau warst, gab, ja, es damals Zeiten, wo du mit Lust Sexualität gelebt hast? Teilweise, würde ich sagen. Als ich noch ganz jung war, da wollen wir sagen 50-50. Also mal ging es, mal nicht. Also es war immer so unterschiedlich. Und also ich kann auch nicht unbedingt, ja, jetzt sagen, das war immer nur Lust und das war mal immer nur langweilig und, oder hatte kein Interesse. Kann ich nicht sagen, aber es war mal so, mal so. Kann das sein, dass die abnehmende Lust an der Sexualität mit den Medikamenten zu tun hat? Unter anderem, ja. Das und auch ja, durch meine ganzen Erkrankungen, also ich habe große Schmerzen und ich habe psychische Erkrankungen, also ich habe sehr viele Krankheiten, die geballt sind und das hängt sicherlich auch damit zusammen. Da vergeht einem die Lust an solchen Dingen. Genau, aber es war auch so, dass ich auch früher, wo ich noch nicht so viel Medikamente und noch nicht so krank war, auch nie so ein besonderes Interesse dran hatte. Das heißt, Selbstbefriedigung und so findet bei dir auch nicht statt? Nee, gar nicht. Und also ich vermisse gar nichts, aber ich weiß, dass es heutzutage irgendwie sehr schon fast pervers ist. Nein, stimmt, weil unsere Welt so sexualisiert ist und alles muss vor Sexualität bersten und alle müssen das Verrückteste am Tag 10-mal machen. So. Nein, deswegen bin ich froh, dass du anrufst und uns auch mal so eine Variante des Lebens erzählst, eine Variante der Liebe. Aber ich glaube, ich stehe da ganz alleine. Ach, da, so ganz alleine glaube ich das gar nicht mal. Nein. Weil weißt du, Domian, ich höre es immer wieder, jeder Mann, ja, also ohne Sex geht nicht. Frauen sagen immer so, ach, wäre froh, wenn der mich mal in Ruhe lässt. Also ich kann ja mal hier mein Publikum fragen, wie ist das denn bei euch? Vielleicht könnt ihr Ähnliches erzählen, wie Maike erzählt hat. Also Domian, pass auf, ich bin nicht oberflächlich. Ich habe mit so vielen Frauen, alt, jung, Verwandtschaft, egal mit wem ich geredet habe, es sind unglaublich viele Frauen, die nicht wollen. So, jetzt hast du es ganz oft gesagt. Nun bin ich mal gespannt, ob das hier bestätigt wird von unseren Anruferinnen. Liebe Zuschauer und Zuhörerinnen, die ihr so vielleicht auch so über 40 seid oder Ende 40 seid, über 50, habt ihr überhaupt noch Lust auf Sexualität, so wie Maike es gerade beschrieben hat? Ich glaube nämlich viele. Und wir sind ganz gespannt, was da kommt. Ja. Maike, ich beglückwünsche euch zu eurer schönen und glücklichen Beziehung. Dankeschön. Wir hören gemeinsam, heute und morgen können die Frauen gerne anrufen hier zum Thema Sexualität, interessiert mich nicht. Oder. Und ich wollte sagen, ich finde Schwule niedlich. Ja, das ist doch schon mal sehr gut. Ich habe nichts gegen Schwule. Siehste, Dennis. Nichts gegen Lesben. Nee, Dennis war das ja gar nicht. Doch, Dennis war das gerade. Deine sagte das. Der war das, genau. Liebe Maike, danke und alles Gute und schönen Gruß an deinen Liebsten. Danke. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Hier ist Johnny, 36, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Das Alter ist 28, nicht 36. So alt bin ich noch nicht. Oh. Okay. Aber 28. Genau. Gut, Johnny. Heißt du wirklich Johnny? Fast. Ich sag mal fast. Okay, gut. Um was geht's denn? Und zwar geht's um Folgendes. Ich habe einen älteren Bruder und eine ältere Schwester, beide jeweils verheiratet und mit eigenen Kindern. Mhm. Und die Familie von meinem Bruder war jetzt für eine längere Zeit im Urlaub wegen den Sommerferien. Mhm. Und mein Bruder aus beruflichen Gründen eben nicht. Mhm. Und da war es so, dass die Kinder meiner Schwester, jeweils das Mädchen und der kleinere Junge, die waren hin und wieder beim Onkel, weil der halt alleine war und haben Kinoabende etc. gemacht. Und also letzte Woche etwa, da hat mir meine Schwester eine verstörte Nachricht geschrieben, dass meine Nichte gemeint hat, als sie nachts mit ihrem jüngeren Bruder im Bett lag, sei wohl der Onkel untenrum nackt zu denen ins Bett gestiegen und hätte sich ihr immer weiter angenähert mit seinem Geschlechtsteil und hat auch unter der Decke mit seinem Handy darauf gestrahlt, dass man sieht. Und sie hat versucht, sie hat zwar so getan, als wenn sie schlafen würde, aber hat sich irgendwie wohl versucht zu entfernen und er sei ihr immer näher gerückt, bis er mit seinem Geschlechtsteil dann an ihrem Gesicht war. Und sie hat dann der Mutter gesagt, indem sie zunächst gefragt hat, Mama, kann ich dir alles sagen? Mhm. Und sie hat dann gesagt, natürlich, mein Schatz. Und dann hat sie eben diese, sag ich mal, Geschichte erzählt, ja. Wobei wir ihr glauben, also sie ist 8 Jahre alt und sie hat bisher keinerlei irgendwelche Lügengeschichten oder Fantasiegeschichten erfunden. Aber auf der anderen Seite, weil es eben der ältere Bruder ist, es ist eine Vertrauensperson und von ihm war bisher sowas auch nicht bekannt. Nochmal eine Frage. Da lagen ja 2 Kinder im Bett. Einmal das Mädel und der Junge, ein kleinerer Junge. Genau. Wie alt ist der Junge? Der Junge ist 6 Jahre alt. Und was hat der auch irgendetwas in dieser Richtung erzählt? Nee, der hat wohl geschlafen. Ah, ja. Also sie hat wohl erst versucht, sie hat wohl überlegt, ob sie ihn wecken soll, aber hat es dann doch nicht gemacht und der hat wohl geschlafen und hat keinerlei solche Sachen erzählt. So, der Täter, wenn es denn ein Täter ist, wäre euer gemeinsamer Bruder. Genau, also unser Bruder und der Onkel der Kinder. Und der Onkel der Kinder, genau. Das ist ja nun ein schwerwiegender Vorwurf, der da jetzt im Raum steht. Wie hat denn deine Schwester oder auch du, wie habt ihr reagiert jetzt? Also ich habe so gut es geht versucht, meine Schwester insofern zu beruhigen, dass sie nichts Unüberlegtes macht. Also am Anfang war sie selbstverständlich so geschockt und sie wollte meinen Bruder, also unseren Bruder auch gar nicht mehr sehen und hat auch gleich gesagt, ich gehe zur Polizei und sonst irgendwas. Und ich habe halt versucht, sie so gut es geht zu beruhigen, damit wir zunächst vielleicht mal einmal durchatmen und nicht emotional handeln. Mhm. Und zum anderen dann irgendwo jetzt, also da gingen mehrere Gedanken um, unter anderem auch jetzt mal vielleicht bei Domian anzurufen, ob der da weiter weiß, weil ich höre jetzt schon länger zu und auch die ganzen Archive von dir. Und leider ist es ja ein Thema, was sehr häufig vorkommt. Sag mal, Johnny, das Mädel ist 8 Jahre alt. Ja. Wir unterstellen dem Kind natürlich jetzt nichts Böses, aber Kinder schnappen viele Sachen auf, haben vielleicht auch das eine oder andere gehört. Habt ihr die einfach nur mal so, man muss ja alles mal bedenken. Könnte es sein, dass es eine Fantasie des Kindes war, in die sie sich so hineingesteigert hat? Also ich habe nach jetzt meinen eigenen Recherchen habe ich häufiger gelesen, dass wohl Kinder allgemein sowas eher nicht erfinden. Also zwar schon Fantasiesachen, aber was sowas Sexuelles angeht, soll das wohl nicht vorkommen. Ich habe auch meine Schwester mehrfach darauf hingewiesen, ob sie nicht vielleicht irgendwie einen schlechten Traum hatte oder sowas. Mhm. Aber wenn man nach dem Kind geht, ist sie sich 100% sicher, dass das wirklich so passiert ist. Und ich wollte eben jetzt nicht einfach blind drauf losstürmen, obwohl ich dem Kind glaube, weil ich sag mal so, wenn sich sowas wirklich ereignet hat, dann wäre das im Grunde genommen auch ein Schlussstrich. Ja, das wäre ganz schlimm, da gibt's gar nichts zu diskutieren. Du kennst ja deinen, oder ihr kennt ja euren Bruder gut, davon gehe ich mal aus. Auch nur ansatzweise könntest du dir das bei ihm vorstellen? Eigentlich nicht, bloß meine Schwester hat mir jetzt dann auch im Zuge dessen erzählt, dass, also mein Bruder, ich sag mal so, der ist ein Mensch, der hat sich mehr oder weniger um 180 Grad gewandelt. Er hat früher als Jugendlicher, 16, 17, ziemlich viel Scheiße gebaut, also sei es Schlägereien oder Alkohol, viel getrunken, teilweise auch gekifft und hat sich jetzt komplett von allem abgewandt. Also man wird die Person, wenn man es nicht wüsste, nicht zuordnen können zu diesem Jugendlichen. Wie alt ist der Bruder heute? Der ist 34. Mhm. Und jetzt hat mir halt meine Schwester aber noch erzählt, dass mein Bruder, also es kam jetzt häufiger vor in den letzten Jahren, dass meine Schwägerin mit den Kindern im Urlaub war und mein Bruder aus beruflichen Gründen nicht. Und wenn er halt alleine war, meine Schwester und mein Bruder, die wohnen im gleichen Gebäude, praktisch nur ein Stockwerk getrennt, dass eben meine Schwester unten war, um einfach ihm Gesellschaft zu leisten und er dann wohl in der Zeit auch hin und wieder mal gekifft haben soll und ihr auch irgendwelche Andeutungen gemacht haben soll, dass er irgendwie was hat, was er ihr aber nicht sagen kann. Aha. Und auch irgendwie welche Gedanken hat. Aber das letzte Mal, dass sowas passiert ist, ist auch schon bestimmt 2-3 Jahre her. Wie lange ist das jetzt her, dass dieses passiert sein soll mit dem Kind? Wie lange? Circa eine Woche. Wie verhält sich denn jetzt deine Schwester, die wohnt in einem Haus, sagst du, dem Bruder gegenüber? In einem Gebäude, aber in unterschiedlichen Stockwerken. Okay. Wie gehen die miteinander um, weißt du das? Also meine Schwester versucht jetzt, so gut es geht, ihn zu meiden. Mhm. Und bei meinem Bruder ist es so, also er verhält sich so, wie wenn nichts passiert ist. Ich finde, Johnny, das ist jetzt, also das würde ich jetzt, wenn ich jetzt an eurer Stelle wäre oder auch an der Stelle der Mutter wäre, ich würde sofort und ganz klar und ganz gezielt den Bruder ansprechen. Mhm. Ich würde ihn konfrontieren mit dem, was die Kleine gesagt hat. Und wenn deine Schwester sich vielleicht nicht traut alleine, dann soll sie dich dazu nehmen. Ist vielleicht sogar ganz gut, dann könnt ihr ihn beide beobachten, wie er darauf reagiert. Und wie er sich benimmt. Ich würde es auf keinen Fall jetzt irgendwie so versickern lassen. Und bevor man zur Polizei geht, finde ich in diesem Fall, das ist Familie und offensichtlich richtig, sind ja noch keine schlimmen Sachen vorgefallen. Ein klares Konfrontationsgespräch und dann guckt man mal weiter, was man macht. Also meine Schwester hat das jetzt, also mittlerweile ist meine Schwägerin da, deswegen ist da jetzt auch nicht mehr so der tägliche Kontakt da. Mhm. Und meine Schwester hat auch ein bisschen Angst um das Kind gehabt, dass die halt irgendwie vielleicht auf der Straße dann alleine aufeinander treffen. Und wenn man ihn denn damit konfrontieren würde, dass er dem Kind vielleicht dann irgendwie droht oder das Kind zur Seite zieht und sagt, ja, das war unser Geheimnis oder sonst irgendwas in der Richtung. Ich finde, das solltest du gleich klarstellen, wenn du mit ihm redest, dass er die Finger von dem Kind lassen soll. Ihr dürft natürlich bei der Konfrontation nicht das Kind dazunehmen, das ist ja klar. Ja, selbstverständlich. Ihr müsst das Kind schonen. Das ist jetzt so meine persönliche, spontane Überzeugung, das so zu machen, so würde ich es machen. Ich möchte aber gerne meinen Psychologen dann auch zunehmen, aus seiner Sicht, wie er das sieht, ob er es auch so machen würde. Deswegen schlage ich vor, dass du auflegst und der Jürgen dich jetzt gleich nochmal zurückruft. Weißt du, Domian, das ist ja so, ich meine, wie gesagt, ich glaube dem Kind zwar, aber selbst wenn 1% Chance besteht, dass es nicht so war, weil das ist entweder schwarz oder weiß, da gibt es ja nicht so ein Mittelding. Und falls es dann eine falsche Beschuldigung sein sollte, hat man es dann trotzdem wieder kaputt gemacht. Lieber einmal einer falschen Beschuldigung nachgehen, als den Dingen ihren Lauf zu lassen und wer weiß, was dann Schlimmes noch passiert. Ja. Vielleicht kann man durch diese Konfrontation eine Klärung herbeiführen, wie immer sie auch aussieht. Ja? So, okay. Lieber Johnny, du legst auf und der Jürgen, mein Psychologe heute Nacht, ruft dich gleich zurück. Okay, vielen Dank. Du Euch und eurer Familie alles Gute. Danke, ihr macht eine super Sendung. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. So, als nächstes kommt die Ramona. Und die Ramona ist 43. Guten Morgen, Ramona. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo. Ich bin gespannt. Entschuldigung, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich habe jetzt die Geschichte mitverfolgt von dem jungen Mann und dem kleinen Mädchen. Und die Aussage, die du jetzt gerade gemacht hast, von wegen Ehrlichkeit und man kann ja, die Fantasie geht durch oder man kann sich Geschichten erfinden, habe ich alles durch, sodass ich erst mit 15 Jahren erzählen konnte, was wirklich passiert ist. Was ist denn genau passiert bei dir in deinem Leben? Mein Leben ist so kaputt gemacht worden, dass ich nur noch Schlafstörungen habe, die Nacht zum Tage mache und den Tag zur Nacht mache, weil ich Angst im Dunkeln habe zu schlafen. Aufgrund dessen, weil ich jedes Mal Angst haben muss, dass die Tür aufgeht und er mit Alkoholfahne und Schweißgeruch mir voll die Angst und die Schweißausbrüche und Panikattacken machen in der Nacht. Wer ist er? Mein leiblicher Vater. Der dich als Kind missbraucht hat. Genau, seit meinem 3. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr wurde ich von meinem Vater sexuell missbraucht. Mhm. Und mit 14 wurde ich von meinem Vater schwanger. Und der Dr. Schneider in Kirchlinde, weil ich aus Dortmund komme, der hat eben halt gemeint, dass das Kind keine Überlebenschance hatte, weil es schon in der 10. Schwangerschaftswoche tot in meiner Gebärmutter lag. Mhm. Und man hatte dann eben halt gemeint, dass ich das Kind gebären muss. Und danach wurde dann auch eine Ausschabung gemacht. Das heißt, meine erste Fehlgeburt hatte ich quasi mit 14 Jahren gehabt. War denn allen klar, dass der Vater, dass dein Vater der Vater ist? Am Anfang war das nicht so, weil ich hatte hätte beinahe einen anderen Mann in Schwierigkeiten gebracht. Und die Wahrheit kam dann bei dem Gerichtstermin, wurde das offengelegt und auch ausgerechnet, auch vom Richter. Was war das denn für ein Gerichtstermin? In Kassel. Ich hatte dann mit 15 Jahren, habe ich dann durch einen dummen Zufall meiner Pflegemam, weil ich seit meinem 6. Lebensjahr bei meinen Pflegeeltern gelebt hatte. Und wir reden auch, der Täter war auch der Pflegevater. Nein, mein leiblicher Vater, so. Denn der hat uns das erste Mal, meine Schwester und mich, wir sind zusammen zu Pflegeeltern gekommen, entführt gehabt. Und das Martyrium ging ungefähr 5 Tage. Und am Dienstag, das weiß ich, als wäre es heute noch, als wäre es heute passiert, am Dienstag kamen meine ganzen Verwandten zu Besuch von meiner leiblichen Familie. Wir bringen mal ein bisschen Ordnung rein, sonst verstehen wir das alles nicht. Aber du bist viele Jahre bei deinem leiblichen Vater gewesen, sonst hätte er das also ja nicht machen. Bis zu meinem 6. Lebensjahr habe ich bei meinem leiblichen Vater und meiner leiblichen Mutter gelebt. Ja, und dann hast du ihn. Mein leiblicher Vater hat es immer wieder geschafft, uns von den Pflegeeltern zu entfernen, ohne dass das Jugendamt und die Pflegeeltern das mitgekriegt haben. Okay, und in dieser Zeit kam es dann zu den sexuellen Übergriffen. Ja, ständig, 11 Jahre lang. Ja, du warst 15 Jahre, als du zum ersten Mal gesprochen hast. Ja, richtig. Bei wem und hast du das? Das war auch ein dummer Zufall. Wir hatten Elternsprechtag gehabt von der Gesamtschule und ich sollte unbedingt mit, hat der Klassenlehrer gesagt. Und auf dem Weg auf der Fahrt nach Hause, sagte meine Pflegemama zu mir, sag mal Ramona, was ist eigentlich mit dir los, dass die Noten so versagen, dass du ständig abwesend und bist. Und da ist es aus dir ausgebrochen? Nicht ansprechbar, richtig. Ja. Ich saß hinten im Auto und während der Fahrt habe ich einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Ist dein Vater verurteilt worden? Der ist soweit verurteilt worden, indem 1990 im Februar der erste Gerichtstermin war und der zweite Gerichtstermin, da brauchte ich gar nicht mehr hin, weil da nämlich dann durch ein Geständnis er quasi verurteilt wurde. Also er hat dreieinhalb Jahre bekommen. Dreieinhalb Jahre? Er hat dreieinhalb Jahre bekommen mit einem halben Jahr Entzugsanstalt und nach 2 Jahren guter Führung ist er wieder raus. Er hat gestanden, dass er all die Jahre sich an dir vergangen hat. Richtig, und trotzdem und das hat er im Alkoholzustand. Ah, und das war wahrscheinlich der Grund, warum das Urteil so harmlos war. Ja, richtig. Und ich habe von meiner leiblichen Mama auch durch einen dummen Zufall erfahren, 2000 war das im November, da ist mein leiblicher Vater nach Dortmund abgehauen, weil wir in Hessen gelebt haben, über Jahre. Und da ist mein Vater eben halt nach Dortmund abgehauen. Jetzt ist die Leitung gerade, Oma Ramona. Jetzt ist die Leitung gerade ganz schlecht. Ich habe auch nichts an oder so. Ja, jetzt geht es gerade wieder. Lebt dein leiblicher Vater noch? Mein leiblicher Vater, ich habe vor einer Woche vom Ordnungsamt Dortmund einen Brief bekommen, dass er am 17.8. gestorben sei. Was empfindest du bei der Tatsache, dass dein Vater tot ist, der leibliche? Zum einen Glück, ganz ehrlich, das hört sich zwar makaber an, aber Glück und ich würde ihm wünschen, dass er unten landet, ganz ehrlich, weil ich kann einfach nicht mehr. Das macht mich so fertig. Ich verstehe. Ich bin ständig am Heulen und dieses Sexuelle ist auch ziemlich schwierig. Ich verstehe. Weil bei Frau Muna, bestimmten jetzt, Situationen jetzt, kann ich nicht. Ich muss dich sehr also unhöflich unterbrechen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Wir rufen dich aber auf jeden Fall gleich nochmal an. Du legst bitte auf und wir melden uns noch einmal, okay? Domian, könnte ich mir von dir... Ich muss Schluss machen. Wir melden uns gleich wieder bei dir. In der Technik macht den Dannhauser. Morgen sind wir wieder da. Bis dahin. Ciao.